Nicht erschrecken. Weil ich es am Ende des letzten Videos vergessen habe, schiebe ich es jetzt ausnahmsweise an den Anfang. Vielen Dank an meine neuesten Patrons. Nerio, Bedfroday und D-Wish, dessen Bruder Yannick ich ja auch nochmal grüßen möchte. Bleilo. Zeiten ändern sich, Zeiten ändern dich. Und vor Veränderungen scheint wohl auch mein Lieblingsmedium, das Internet, nicht dauerhaft verschont zu bleiben. Seit vielen, vielen Jahren bin ich im Internet unterwegs, habe mir Katzen mit Toastbrotmasken angeguckt, Rage-Comics gelesen, mich rickrollen lassen und dank eines World of Warcraft-Songs habe ich erfahren, für was diese Erfindung eigentlich nur da ist. The Internet is really, really great. For porn. All diese Zeit stand das WWW der Priorität meiner Daten neutraler gegenüber als die Schweiz. Aber das ist nun möglicherweise vorbei. Denn am 14. Dezember wird in den USA über die Netzneutralität abgestimmt und diese Abstimmung wird sich wohl oder übel, früher oder später, auch auf uns alle auswirken. Zumindest, wenn sich gegen die Netzneutralität entschieden wird. Und genau danach sieht es im Moment aus. Zunächst mal ist wichtig zu wissen, was mit dem Begriff gemeint ist. Netzneutralität bezeichnet die Gleichbehandlung von Daten bei der Übertragung im Internet und den diskriminierungsfreien Zugang bei der Nutzung von Datennetzen. Netzneutrale Internetdienstanbieter behandeln alle Datenpakete bei der Übertragung gleich, unabhängig von Sender und Empfänger, dem Inhalt der Pakete und der Anwendung, die diese Pakete generiert hat. Vor gerade einmal 2 Jahren hat Obama mit der Federal Communication Commission Regeln beschlossen, die den Status quo sichern sollten. Keine legalen Angebote sollten gegenüber anderen benachteiligt werden und kein Nutzer sollte bevorzugt oder die Geschwindigkeit gedrosselt werden. Trump und Ajit Pai, der Vorsitzende der FFC, wollen diese Regeln aber lieber lockern und durch ein marktorientiertes Modell ersetzen. Warum? Internetprovider gehören wohl zu der Gruppe, die Netzneutralität generell am kritischsten gegenübersteht. Begründet wird ihre Haltung unter anderem damit, dass der steigende Traffic im Internet und das größer werdende Datenvolumen mit der aktuellen Regelung nicht effizient zu handhaben sind. Falls es zu Datenstaus kommt, müssten wichtige Daten Priorität haben. Auch der Ausbau der Netze sei erforderlich, um Stabilität und Geschwindigkeit zu gewährleisten. Dieser Ausbau fordere einen hohen finanziellen Aufwand und man müsse deswegen über neue Preismodelle für Kunden nachdenken. Klingt irgendwo nachvollziehbar. Fast jeder will schnelles Internet und eine zuverlässige Verbindung. Und diejenigen, die dafür verantwortlich sind, sollten doch auch die Regeln maßgeblich mitbestimmen dürfen, oder? Auf viele Leute scheint das alles etwas beunruhigend zu wirken und deswegen hat die ganze Angelegenheit eine kleine Meme-Welle losgetreten. Aber ist diese Aufregung berechtigt? Das Internet ist das mit Abstand, also mit großem Abstand, wichtigste Kommunikationsmedium unserer Zeit. Fast jeder nutzt es und fast jeder nutzt es mehrere Stunden am Tag. Kaum etwas anderes prägt unser gesellschaftliches Zusammenleben und die Teilhabemöglichkeiten so sehr wie das World Wide Web. Wie sich dieser große Lebensbereich in Zukunft eventuell ändert und welche Konsequenzen der Wegfall von Netzneutralität möglicherweise hätte, sehen wir uns im Folgenden an. Falls die Netzneutralität am 14.12. abgeschafft wird, wird es zumindest für US-Nutzer relativ wahrscheinlich, dass die Internet-Flatrate in ihrer bisherigen Form ersetzt wird, da die Möglichkeit besteht, verschiedene Dienste auf unterschiedliche Art zu priorisieren. Statt einen Preis für alles zu zahlen, werden dann vermutlich verschiedene Pakete angeboten. Zum Beispiel ein Streaming-Paket zum Gucken von Videos, ein Gaming-Paket, ein Casual-Paket und so weiter. Ähnlich wie es heutzutage zum Beispiel beim Angebot von Pay-TV-Sendern wie Sky der Fall ist. Das dürfte dann nicht nur unkomfortabler, sondern unterm Strich auch teurer werden. Noch bedenklicher ist die Möglichkeit, dass Internetanbieter Deals mit großen Unternehmen aushandeln könnten, wodurch die Daten und Inhalte dieser Unternehmen besonders schnell übertragen werden und sich damit ein Wettbewerbsvorteil erkaufen lässt. Eine potenzielle Folge davon wäre, dass bestimmte Angebote langsamer übertragen werden, als es technisch möglich wäre und damit eine Benachteiligung kleinerer Unternehmen oder Privatpersonen stattfindet, die finanziell nicht in der Lage sind, besondere Deals mit Internetanbietern abzuschließen. Konkret sähe das in etwa so aus. Wenn der Anbieter einer Videoplattform einen Deal mit einem Internetprovider abgeschlossen hat, bekommt er eine Garantie für die maximale Übertragungsgeschwindigkeit seiner Daten. Um diese zu gewährleisten, reserviert der Internetprovider einen Teil seiner Übertragungskapazitäten für diesen Anbieter. Alle anderen Anbieter ohne Reservierung steht dann mit potenziell weniger Bandbreite zur Verfügung, was in Extremfällen zu großen Einschränkungen bei der Verfügbarkeit bestimmter Inhalte führen kann. Es bestünde theoretisch sogar die Möglichkeit, die Übertragung bestimmter Dienste ganz zu blockieren. Es besteht die Sorge, dass das freie Internet auf diese Weise an den Meistbietenden verkauft werden könnte. Nischenangebote und Meinungen, die wirtschaftlich nicht attraktiv sind, könnten so eventuell verdrängt oder zumindest schwerer erreichbar werden. Außerdem gäbe es bestimmte erfolgreiche und innovative Unternehmen heute gar nicht, wenn es keine Netzneutralität gegeben hätte. Anders als die US-Kommunikationsbehörde behauptet, wird Innovation von Netzneutralität also anscheinend nicht gehemmt, sondern gefördert, weil in puncto Datenübertragung kleine und große Unternehmen gleichberechtigt sind. Doch nicht alle großen Firmen freuen sich auf das Kippen der Netzneutralität. Internetgiganten wie Google, Amazon oder Twitter haben anscheinend gar keine Lust darauf mitzubieten und kämpfen für den Erhalt der Netzneutralität. Relativ nachvollziehbar, denn da sie bereits die größten Player am Markt sind, stehen sie einer Änderung der Rahmenbedingungen natürlicherweise kritisch gegenüber. Immerhin kann jede Veränderung ihrem Geschäftsmodell, das bisher gut funktioniert hat, potenziell schaden und sie wären für den Erhalt ihrer Marktmacht stärker von Netzbetreibern abhängig. Der Vorsitzende der Federal Communication Commission, Ajit Pai, verteidigt den Plan zur Abschaffung der Netzneutralität, unter anderem damit, dass er meint, Twitter sei beispielsweise eine viel größere Gefahr für das Internet als das Ende der Netzneutralität. Denn dort würden konservative Nutzer aufgrund ihrer politischen Haltung diskriminiert werden. Vielleicht hat Pai damit sogar einen Punkt und das ist durchaus etwas, über das man diskutieren kann. Doch die Probleme, die es mit Twitter gibt, machen die potenziellen Probleme mit der wegfallenden Netzneutralität nicht besser oder weniger relevant. Es wirkt ein bisschen so wie das klassische Problem B, wodurch vom ursprünglichen Problem abgelenkt werden soll, ohne dieses zu lösen. Es wird also auf allen Seiten mit harten Bandagen gekämpft, denn es geht auch um viel. Und ein Ende dieser Debatte ist wohl auch mit der Abstimmung im Dezember nicht in Sicht. Vermutlich werden einige Klagen kommen und die Schlacht um die Netzneutralität wird in die nächste Runde gehen. Im Moment sind die USA der Hauptkampfschauplatz. Aber gerade bei etwas so globalen und so wichtigen wie dem Internet ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis die Diskussion um Netzneutralität auch in Europa anzieht oder wir die Folgen der Regeln aus Amerika spüren. Wohin die Reise letzten Endes genau geht, lässt sich nur schwer absehen. Für mich als Nutzer wäre es sicherlich das Schönste, wenn das Internet als Kommunikationsmedium so frei und so zugänglich wie möglich für alle ist. Vielleicht wird jetzt bald alles schlechter für uns. Vielleicht stecken in einer Neuerung der Regeln aber auch größere Chancen, als ich hier wahrgenommen habe. Hashtag Time Will Tell. Mich interessiert auf jeden Fall eure Meinung dazu. Also Freunde, lasst einen Kommentar da und bleibt logisch. Versprochen, wir versuchen kommerzielle Hinweise auf ein Minimum zu beschränken. Aber falls ihr euch gefragt habt, was für extrem schneidige Oberkörperbekleidung in diesem Video zu sehen ist, kriegt ihr jetzt die Antwort. Wir haben ein wenig Merch gestaltet und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch die hübschen Teile unter den Links zu Teespring gern bestellen. Den fancy Rückenaufdruck haben wir erstmal weggelassen. Dafür gibt es jetzt zusätzlich zu der im Video getragenen Variante auch eine mit einem Bleib-Logo-Schriftzug. Neben selbstgestrickten Socken sind Bleilo-Shirts dieses Weihnachten vermutlich das begehrteste Geschenk, was unter einem Weihnachtsbaum liegen kann. Und wenn ihr in der kalten Winterzeit gern etwas Kinderpunsch oder heiße Schokolade trinken möchtet, bietet der Bleilo-Becher dafür das perfekte Trinkgefäß. Ob mit oder ohne Bleilo-Kram, habt eine gute Zeit, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Video.